Alle wachten auf Christoak und ich halte meinen Bock. Lange hatte ich keine Zeit, weil meine Ex mich stalkt. Hinge mit dem Webmann bei Beckham, früher war ich Webfan, doch plötzlich lernte ich das Geschäft kennen. In der Liebe zwischen mir und meiner Ex ging schon immer ab wie bei Pac-Man. Fressen und dann wegrennen, doch Afro sorgt für Rechnung auch mit Batman. Beziehungskiller Number One, der Shatman. Kano gibt mir die Bombenqualität, Shane, meine Majestät. Speakern, Speakern an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Natürlich meine Princess. Junge, mach keinen Stress, sonst gibt's auf die Fresse. Ihr seid der Trash, wir beide bezahlen nur mit Cash. Meine Liebe zu meinen Kindern, schneller wie die Füße von Flash. Ich bin der extra Libur, mein Können, Wunder der Natur. Ich schau auf meine Uhr, denn schon bald stehen meine Fans in meinem Flur. Im Bett bin ich Killer wie ein Thriller, mein Haus der Godzilla. Yeah, hinter einem Fenstergitter steht ein Herz, das weint zu bitter. Shane, heb es auf, zerbrich es nicht, denn es sagt, ich liebe dich. Denn du bist mein unbezahlbarer Goldfisch. Denn Ex, du bleibst nur die Hex mit der Flex. Ich bin der wahre T-Rex, Mad Max, trage Rolex. Denn Love is Pain, and Pain is a Game. Akku hat Bitches und Fame, Akku mein Name. Yeah.